Rattenrennen um die Kunden. Der Einzelhandel ist extrem anfällig für alle möglichen unangenehmen Spielarten an Anstellungsformen. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass die verantwortlichen Manager in dieser Branche besonders glaubhaft vermitteln können, sie müssten Personalkosten einsparen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Name Amazon besitzt eben hohe Drohkraft. Eines dieser neuen Arbeitsmodelle, die sich mehr und mehr ausbreiten, ist, die Angestellten zum Teil in Naturalien zu bezahlen. Zum Beispiel erhalten sie Gutscheine für die Kleidung, die der eigene Laden verkauft. Auf diese Weise schlägt das Unternehmen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Es kurbelt seinen Absatz an und spart bares Geld. Dies ist in Deutschland legal. Die Gewerbeordnung lässt eine anteilige Bezahlung in Naturalien zu. Es wäre ein relativ einfacher, aber wirksamer Schritt für die Politik, das Gesetz zu ändern und solche Bezahlmodelle einfach zu verbieten. Auch bei einem anderen, relativ neuen und für Arbeitgeber attraktiven Vertragsmodell fragt man sich, warum die Politik dies nicht längst besser reglementiert und so die Position der Beschäftigten stärkt, den sogenannten provisionsbasierten Vergütungen. Ein meist bescheidenes Basisgehalt muss mit Provisionen für erfolgreiche Verkäufe aufgebessert werden. Das Modell zielt unter anderem darauf ab, Kollegen zur Konkurrenz untereinander zu animieren. Wer verkauft mehr? Wer bekommt die höchsten Provisionen? Wer hat am Monatsende die Krone als erfolgreichster Mitarbeiter auf? Dass Einzelhandelsfirmen ihre Anstellungsverhältnisse gerne auf diese Weise konstruieren, kann man aus ihrer Sicht durchaus verstehen. Schließlich sorgt man so für niedrige Fixkosten und verhindert nebenbei, dass Angestellte faul herumstehen oder sich verkrümeln, wenn Kunden nahen. Man kann es aber auch ethisch fragwürdig finden, denn solche Provisionsmodelle haben eklatante Folgen. Anfang 2019 machte die Schilderung einer Gewerkschaftsmitarbeiterin beim Kurznachrichtendienst Twitter die große Runde. Die Frau hatte sich in einem Elektromarkt einen Föhn gekauft und schilderte empört, was ihr die Verkäuferin erzählt hatte. Die beiden kamen ins Gespräch, weil die Verkäuferin die Kundin bat, an der Kasse ihren Namen anzugeben. Nur dann, erklärte sie, bekäme sie Provision für das erfolgte Beratungsgespräch über die Vorzüge verschiedener Haartrocknermodelle. Diese Provisionen seien extrem wichtig für sie, um über die Runden zu kommen. Ihr Grundgehalt sei sehr niedrig und der Umstand, dass sie einen Teil ihrer Entlohnung in Form von Beraterprovisionen erhalte, führe zu einer äußerst unguten Dynamik in ihrem Team. Sie und die anderen Beraterinnen bei den Elektrokleingeräten seien sich gegenseitig nicht mehr grün, weil sie um die Kunden geradezu kämpfen müssten. Eine echte Teamstimmung gäbe es schon lange nicht mehr. Und als weibliche Verkaufskraft, sagte sie noch, werde man von der Marktleitung tendenziell in die Abteilung mit den günstigen Kleingeräten gesteckt, während die männlichen Kollegen die lukrativen Beratungen für Fernseher, Laptops und Handys machen dürfen. Eine Pressesprecherin von Mediamarkt Saturn antwortete mir auf die Frage, ob sich die Szene wohl in einem ihrer Märkte abgespielt habe. Das sei auf keinen Fall möglich. Die Mitarbeiter in den Filialen würden nach Tarif bezahlt mit Festgehalt. Auf meine weiteren Nachfragen hin schrieb sie dann aber noch etwas anderes. Es gäbe tatsächlich Provisionsverkäufer in den Läden. Bloß seien die nicht bei Mediamarkt Saturn angestellt, sondern es handle sich um sogenannte Promotion-Kräfte, wie sie überall im Handel, unabhängig von der Branche, anzutreffen seien. Der Einsatz der Promotion-Leute werde in der Regel vor Ort von den Marktleitern organisiert. Weil ich die andere Seite hören wollte, sprach ich mit einem Mann, der als Promotion-Kraft in einem Mediamarkt Saturn gearbeitet hat. Er war 3 Jahre lang in einer Filiale des Elektronikhändlers in einer Großstadt im Einsatz. Weil er mit seinem Arbeitsvertrag eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben musste, soll er hier anonym bleiben. Er erzählte mir, wie sein Anstellungsverhältnis funktioniert habe. Eine Agentur hatte ihn zunächst an Mediamarkt Saturn vermittelt. Dort habe er dann als Selbstständiger Handy- und Festnetzverträge an die Kunden verkauft. Das Unternehmen habe, soweit er wisse, mit mindestens 6 solcher Agenturen zusammengearbeitet. Von morgens bis abends, 6 Tage die Woche, habe er in der Filiale gestanden. Es habe dafür ein Basisgehalt von 50 bis 80 Euro pro Tag gegeben, je nach Wochentag. Das klingt nach deutlich mehr, als es ist. Schließlich muss man davon als Selbstständiger Umsatzsteuer abführen. Trotzdem, sagt er, habe er dank seiner Provisionen ganz ordentlich verdient. Am Monatsende sei er auf 2.500 Euro brutto oder mehr gekommen. Er habe aber viele Kollegen erlebt, bei denen es ganz anders aussah. Da waren viele, die nur mit den 50 bis 80 Euro Basisgehalt nach Hause gegangen sind, weil sie den ganzen Tag keinen einzigen Vertrag verkauft haben. Und das hat die richtig krank gemacht. Das Beispiel zeigt, dass es auch hier schärfere Vorgaben für die Einzelhandelsfirmen bräuchte, wenn man ethische Maßstäbe ansetzt. Sinnvoll wäre es, gesetzlich vorzuschreiben, dass die Angestellten allein mit dem Basislohn auf Mindestlohnniveau kommen und durch die Provisionen ihr Gehalt lediglich noch aufbessern müssen, sie aber nicht unbedingt brauchen, um überhaupt von ihren Einkommen leben zu können. Im deutschen Einzelhandel arbeiten 3,1 Millionen Menschen. Wie viele von ihnen Provisionsverträge welcher Art haben, weiß niemand. Bei Verdi geht man davon aus, dass die Zahl solcher Verträge steigt. Einfach, weil sie günstiger für die Arbeitgeber sind. Den Erfahrungen der Gewerkschafter zufolge sind sie vor allem dort verbreitet, wo teure, beratungsintensive Waren erkauft werden. Bei sogenannter weißer Ware, also Kühlschränken, Waschmaschinen und dergleichen. Bei Betten- und Matratzenhändlern und bei gehobenen Bekleidungsausstattern wie der Kette Peek und Kloppenburg mit Sitz in Düsseldorf. Dieser Bekleidungshändler, heißt es bei Verdi, sei für diese Vertragsart bekannt. Also mache ich im Januar 2019 einen Testbesuch, und zwar in einer Filiale in Frankfurt am Main auf der Einkaufsstraße Zeil. Ich probiere Jeans an und komme dabei mit der Verkäuferin ins Gespräch. Ich frage sie, ob sie eine Provision bekomme, wenn ich nachher an der Kasse ihren Namen angebe. Sie sagt, ja, ich klebe gleich meinen Aufkleber aufs Etikett, da ist ein Barcode drauf, der wird dann eingescannt. Ich frage weiter, ob die Provision denn viel an ihrem Gehalt ausmache. Sie runzelt die Stirn und sagt, ja, das ist schon ziemlich viel. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum Peek und Kloppenburg es so macht. Die anderen Klamottenläden, die ich kenne, machen es nicht so. Was passiere, wenn sie krank werde? Das sollte man sich hier besser nicht erlauben, sagt sie. Ich schreibe an die Firmenzentrale der Peek und Kloppenburg KG in Düsseldorf. Dort teilt man mir per E-Mail mit, von den 9.000 Mitarbeitern des Unternehmens in seinen 69 Filialen arbeiteten 2/3, also etwa 6.000, mit Provisionsverträgen, Festangestellte und Aushilfen. Dieses Vertragsmodell, erklärt man mir, sei zumindest bei Peek und Kloppenburg aber kein Nachteil. Gerade weil es zusätzlich zum Basisgehalt Provisionen gäbe, liege man mit den gezahlten Gehältern in der Regel über dem Branchendurchschnitt. Konkrete Zahlen, um diese Aussage zu belegen, liefert das Unternehmen allerdings nicht. Ich recherchiere weiter, spreche mit weiteren Gewerkschaftern. Mehr als überall sonst im Einzelhandel erzählt man mir bei Verdi, seien solche Provisionsverträge in Möbelhäusern verbreitet. Bundesweit arbeiten laut Statistischem Bundesamt etwas mehr als 180.000 Menschen in der Möbelbranche, Tendenz steigend. Außer dem Marktführer IKEA weiß man, bei Verdi beschäftigen mittlerweile fast alle großen Anbieter ihre Verkäufe auf Provisionsbasis. XXX Lutz, Höffner, Porter, Segmüller und viele andere. Was wohl unter anderem daran liegt, dass diese Branche in den vergangenen Jahren mit ihren hochpreisigen Produkten sehr unter der Konkurrenz aus dem Internet gelitten hat. Durch das Provisions- und Prämienmodell verlagern die Firmen nicht nur das Risiko des Umsatzschwunds, sondern auch das Risiko konjunktureller Schwankungen auf die Angestellten. Aus Sicht der Unternehmensführungen ist die Lage die: Entweder man wird billiger, bei den Lohnkosten wie in allen anderen Bereichen auch, oder der Onlinehandel frisst einen auf. Und dann, so das Argument, das ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, gäbe es die Arbeitsplätze in den Möbelhäusern vielleicht bald gar nicht mehr. Nach ein paar Tagen weiterer Recherche finde ich einen Möbelverkäufer, der seit vielen Jahren bei einem der Schwergewichte der Branche arbeitet, bei Porter. Er sagt, auch sein Name dürfe nicht veröffentlicht werden, weil er sich schon häufiger über die Arbeitsbedingungen beschwert habe und dadurch unangenehm bei der Geschäftsleitung aufgefallen sei. Er arbeitet in der Abteilung Wohnzimmer, wo sich die Auswirkungen der Konkurrenz aus dem Internethandel noch deutlicher spüren ließen als anderswo. Der Durchschnittsbon, wie er sagt, also der durchschnittliche Umsatz pro Kunde, der einen Vertrag abschließt, sei innerhalb der letzten 10 Jahre um mindestens ein Viertel gesunken. Die Kunden lassen sich zwar bei uns beraten, aber bestellen dann im Netz oder handeln uns entsprechend im Preis herunter und das drückt natürlich auch auf unsere Provisionen. In anderen Abteilungen, etwa bei den Küchen, ergehe es den Verkäufern im Vergleich dazu noch besser, weil, wie jeder weiß, der sich schon einmal eine Küche hat planen lassen, sie die Küchen individuell auf die Kundenwünsche zugeschnitten am Computer erstellen und sich dadurch das am Ende unterbreitete Angebot nur schwer mit dem des nächsten Möbelhauses vergleichen lässt. Der Porter-Verkäufer berichtet, er selbst verdiene pro Monat ein Bruttobasisgehalt von 1.976 Euro. Das sind pro Stunde 11,42 Euro, also auch nicht sehr viel mehr als der Mindestlohn. Bei jüngeren Kollegen mit neueren Verträgen sind es sogar nur 1.800 Euro oder 10,24 Euro pro Stunde. Das Problem bei Porter, wie bei vielen Einzelhändlern, ist nun dies. Jeder Mitarbeiter muss sich jeden Monat mit den Waren, die er verkauft, erst einmal dieses Grundgehalt erarbeiten. Seine Provision wird nach einem komplizierten Schlüssel errechnet. Für ein Rolf-Benz-Sofa im Wert von 6.000 Euro etwa, sagt er, erhalte er auf seinem virtuellen Provisionskonto um die 120 Euro gutgeschrieben. Das Perfide ist nun dies. Erst wenn er mit seinen Verkäufen sein eigenes Gehalt nach dieser Rechenweise erarbeitet hat, bekommt er den Überschuss ausgezahlt. Diese Schwelle aber zu überschreiten, werde angesichts der zunehmenden Probleme im Möbelhandel immer schwieriger. Bleibe man darunter, sagt er, dann bekommt man ein Problem mit der Marktleitung. Dann muss man zum Gespräch und da wird man dann gefragt, wie kann es sein, dass du so wenig verkaufst? Es gab auch schon einige Fälle bei uns, bei denen jemand wegen Minderleistung in eine andere Abteilung umgesetzt wurde. Strafversetzt dürfte die Marktleitung es aus arbeitsrechtlichen Gründen ja nicht nennen, sagt er. Oft übrigens zahlen die Arbeitgeber die Provisionen an ihre Mitarbeiter erst im nächsten Monat aus, damit Umtausch und Rückgaben wieder abgezogen werden können. In welche wirtschaftlichen Nöte solche Vertragskonstrukte zuweilen die Betroffenen stürzt, zeigt ein kurioser Fall aus Erfurt. 2016 versuchten dort die Angestellten eines Möbelhauses, sich gegen die im Bundesland geltenden Gesetze zur Ladenöffnungszeit zu wehren. In Thüringen dürfen Arbeitnehmer nur an 2 Samstagen im Monat eingesetzt werden. Die Regelung dient dazu, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu stärken, so steht es im Gesetzestext. Nun ist der Samstag allerdings der umsatzstärkste Tag für Möbelhäuser, weshalb laut einer kleinen Anfrage der CDU-Fraktion im Landtag die Beschäftigten eines Möbelhauses ein hohes Eigeninteresse hatten, an allen Samstagen des Monats zu arbeiten. 60 Mitarbeiter des Geschäfts unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie von der Landesregierung forderten, mehr arbeiten zu dürfen. Kurioserweise ging es in der Debatte, die sich daraufhin entfaltete, offenbar überhaupt nicht um die Frage, ob vielleicht nicht die fehlenden Samstage das Problem sind, sondern die Anstellungsverhältnisse. Natürlich müssen provisionsbasierte Bezahlungen nicht grundsätzlich schlecht für die Angestellten sein. Es gibt durchaus Modelle, in denen solche Anstellungsverhältnisse für die Betroffenen von Vorteil sind. Im Autohandel, bei Versicherungen oder anderen Finanzprodukten oder bei Luxusartikeln wie Elektrogeräten für Tausende Euro können begabte Verkäufer auf diese Weise deutlich mehr Geld verdienen als mit festen Stundenlöhnen. Es kommt, wie bei vielen Arbeitsvertragsmodellen, eben darauf an, wie sie in der Praxis angewandt werden. Wie hoch ist der Grundlohn? Sind genug Umsätze für alle Verkäufer zu erwarten oder stehen sie sich gegenseitig auf den Füßen? Muss einer dem anderen die Kunden wegnehmen, um auf einen fairen Stundenlohn zu kommen? Es gibt auch noch ein anderes generelles Problem bei dieser Art der Anstellung. Wird der Angestellte krank, fällt er auf das Basisgehalt zurück, das der Arbeitsvertrag vorsieht. Das aber reicht oft nicht, um damit sich selbst oder eine Familie zu versorgen. Dazu wäre aber ein Gesetz nötig, das einen höheren Grundlohn festschriebe. Wohlgemerkt, betroffen sind hier Angehörige der Mittelschicht. Fachkräfte, die eine mehrjährige Ausbildung durchlaufen haben und die sich noch vor einer Generation mit ihrem konstanten Monatsgehalt, Urlaubs- und Weihnachtsgeld ein gutes Leben leisten konnten. Heute dagegen wissen diese Fachkräfte nicht mehr, wie viel Geld sie am Monatsende auf ihrem Konto haben werden.